Das geht raus an alle Gangster-Rapper, die im Endsemester über das Mensa-Essen mit den Mitstudenten lästern. Mit dieser Line aus Mackes Getting Jiggy With It will ich euch herzlich zum Mensa-Podcast begrüßen. Jiggy Jiggy. Jiggy Jiggy. Sehr gegrüßt. Mit mir am Tisch Andi und Fee. Klassische Stammbesetzung heute. Ich würde sagen, wir legen gleich los und gehen mal über die letzte Woche. Also ich fand es eine relativ enttäuschende Woche. Wie war es denn bei euch? Montag gleich schwach gestartet, fand ich. Ich war gar nicht. Andi, aber du hast dir die Zucchini-Köfte gegönnt. Mhm. Ja, wir waren ja skeptisch in der letzten Folge. Ich habe sie probiert, nachdem ich sie mir erstmal angeguckt habe. Ja, den Tipp hatten wir schon in der ersten Folge, glaube ich, mal rausgehauen. Wenn ihr nicht sicher seid und die Schlange es zulässt, dann erstmal hochgehen, gucken, macht's euch optisch an. War bei mir dann der Fall bei okay. den Dingern und ja, die waren. Bei den Dingern. Ja, die waren auf jeden Fall solide. Also wir haben da zu Unrecht, glaube ich, kein Flop. Kritisiert. Zu Unrecht ein war kein Flop, war auch nicht weltbewegend super, aber auf jeden Fall solide gut. Okay. Dann würde ich sagen, am Dienstag war ja ganz klassisch die gebackene Aubergine. Ich habe leider keine mehr bekommen, bei mir gab es so einen lätschigen Blätterteigstrudel, der so semi-geil war. Mhm. Bei euch die Aubergine, ganz normal, oder? Fee? Ja, doch. Also ich war ja ein bisschen besorgt, dass sie zu ölig werden könnte. War nicht der Fall. Also okay. Ja, aber würde ich jetzt mal sagen, ist auf der gleichen Welle mitgeschwommen wie die Zucchini. Also ich fand jetzt auch nicht, dass es über ein gewisses Niveau jetzt. Ja, okay. Also man kann, glaube ich, sagen, diese Woche. Sie war schwierig. Ja. Hatte Höhen und Tiefen. Ja, viele eher Tiefen als Höhen, würde ich sagen. Oder gab es noch, hätte schon noch eine Höhe am Start? Ich hätte auf jeden Fall noch eine Höhe am Start, da würde ich zu Donnerstag aber springen. Ja, spring noch zu Donnerstag. Zwar hatte ich heute das Steckrüben-Karotten-Curry und war dem eher skeptisch gegenübergestellt, wenn ich mich erinnere an der letzten Folge. Ich war so, kann man nehmen, wenn die Schlange das zulässt oder es vielleicht erfordert bei Essen 1. Aber dann. Ja, war ich echt überrascht. Die Gewürze, die kriegen das einfach gut hin. Und es war eine Top-Menge. Ich konnte gut weiterlernen danach und war echt sehr begeistert. Ja. Wirklich so sehr begeistert. Also, ja, finde ich auch ein sehr gutes Essen. Man denkt, es wär lasch oder eine Enttäuschung, weil Steckrübe, ja. Was willst du bei einer Steckrübe erwarten? Ja, ne? Also, roh kannst du nicht essen. Karottencurry, aber es ist tatsächlich ziemlich geil. Ich bin dumm gefragt, aber was ist eigentlich eine Steckrübe? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, sowas Ähnliches wie eine Karotte, nur weiß oder so. Und die Form ist anders, okay. So rundlich, sieht ein bisschen ähnlich aus wie Kohlrabi, ich habe mich da heute unterhalten. Okay. Über das Thema, was ist schon da eigentlich drin? In dem Alnatura, in der Nieskisch. Mit einer Mensa-Mitarbeiterin, oder? In der Mensa, nee, mit dem Menschen, mit dem ich in der Mensa war. Aha. Ein Date. Vielleicht. Fee ist natürlich in festen Händen, Ladies. Es gibt leider keine Chance. Und ja, und dann wurde ich da aufgeklärt, dass es Ruhe wohl nicht so gut schmeckt. Aber in dem Curry hat sich das sehr gut geschlagen. Gut. Aber die nächste Woche wird bombastisch, das hoffen wir jedenfalls. Okay, dann lass uns doch da direkt mal reingehen. Ich bin jetzt schon voller Vorfreude. Ja, was würdest du denn empfehlen am Montag? Am Montag, da würde ich das nehmen, was mir auch wieder als Newcomer aufgefallen ist, und ich glaube zumindest, dass es einer ist, und zwar das Tagesgericht. Eine vegetarische Carbonara, da ist der Käse dabei. Ja. Die hört sich interessant an. Mit Bio-Räuchertofu, geriebenem Hartkäse und Beilagensalat. Richtig, ja. Ja, also ich Carbonara in der Mensa bin ich immer prinzipiell sehr skeptisch, muss ich sagen. Aber es ist ja keine klassische Carbonara. Ja, und ich bin auch kein Carbonara-Fan, das kommt erschwerend hinzu, aber ja, auch, ja, wahrscheinlich wird es darauf, ja, ich weiß es nicht. Der restliche Montag ist halt eher, also auf jeden Fall der schwächste Tag der Woche, würde ich sagen. Ja. Kartoffelsuppe. Kann man nehmen, aber. Ja, muss man nicht, ne? Diese Falafel. Da würde ich auch zu dem Tipp zurückgreifen: kurz mit schnellen Schritten nach oben gucken. Ja. Das Essen ist schwierig, weil es kann auch sehr trocken sein. Wir haben den Couscous-Gemüsesalat und die Falafel. Und der Mango-Curry, der reicht ja meist nicht aus, um da entsprechend. Man muss tatsächlich sagen, früher waren diese Falafel brutal trocken. Kennt ihr noch diese runden Falafel, die es immer gab? Ja, das waren wirklich, diese gelben Runden, die waren ja wirklich staubtrocken. Ja, die haben es mir auch dann ein bisschen abgewöhnt. Ich dachte, da haben richtig viele Leute essen diese Falafel Jetzt nicht mehr, weil die eben mit diesen staubtrockenen Dingern angefangen haben. Aber letztes Mal war sie gut. Ne? Ja, man muss sagen, die haben seit schon bestimmt 6 Monaten haben die ein anderes Falafelrezept am Start. Entweder die machen die selber oder keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die jetzt echt okay, also nicht mehr staubtrocken. Das ist auch so Sesam manchmal außenrum. Ja, genau, das ist Sesam außenrum. Also, falls ihr irgendwie denkt, so, oh, die Falafel, da habt ihr schlechte Erfahrungen gemacht, probiert die nochmal, die sind nicht so verkehrt. Gibt ihr eine zweite Chance. Ja, auf jeden Fall. Aber dann lass uns doch mal zum Dienstag weitergehen. Absoluter Highlight-Tag für mich, muss ich sagen. Ja. Es gibt auch mein absolutes Lieblingsessen in der Mensa, die scharfe Asia-Suppe mit Gemüse, Kokosmilch und Bio-Tofu am schnellen Teller. Es schmeckt einfach super lecker, wunderbar abgewürzt. Kokosmilch eh immer geil in der Suppe. Also mein absolutes Lieblingsessen in der Mensa. Und man muss da wirklich sagen, kann man was anderes noch dazu essen? Also mache ich ganz gern, ich hole mir den schnellen Teller und dann noch was anderes dazu. Und da gibt es jetzt am Dienstag das Tagesgericht Kaiserschmarrn, was natürlich perfekt ist, weil du hast ein perfektes Haupt- und Nachspeise. Ach, eine Nachspeise. Ja, natürlich als Nachspeise. Ja, ich dachte, Gott, wie kombiniert man denn sowas? Aber ich habe tatsächlich, das letzte Mal habe ich mir als erstes den Kaiserschmarrn geholt und danach noch die scharfe Asia-Suppe, weil ich noch Hunger hatte. Das war schwierig, muss ich sagen. Aber ich hatte so Bock einfach, irgendwie beides zu essen. Ich verstehe sowieso nicht, wer sich Kaiserschmarrn als Mittagessen, als Hauptgang sozusagen reinpfeift. Gut, vielleicht. Das ist genau wie mit dem Milchreis. Das ist doch kein Essen. Muss ich sagen, ich finde es geil. Ja. Milchreis finde ich nicht geil, aber Kaiserschmarrn ist schon ein geiles Mittagessen. Kann ja sein, wenn jemand deftig frühstückt. Ja. Keine Ahnung. Ist mir zu süß. Ich kann nicht so schön mit Essiggurken und Käse morgens, dann hat man Mittag Bock auf was Süßes. Ja. Gut, also ich würde aber der Kombinationsmöglichkeit zustimmen. Aber ich finde, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass ich dieses Essen 1 am Dienstag, die Auberginen-Tomaten-Masala, schon mal so ganz bewusst gegessen hätte. Ja. Aber es klingt eigentlich, als wäre es wieder ein safe, solides Essen. Ja, ich kann mich auch nicht daran erinnern, aber man hat es bestimmt mal gegessen. Es ist weder positiv noch negativ in Erinnerung geblieben. Deswegen, ja. Wenn man jetzt mega Hunger hätte, könnte man auch wieder beides nehmen, weil die Suppe macht sie satt? Ja, würde ich sagen. Die macht schon satt, ja. Also man muss schon, gewillt sein, danach noch was zu essen. Ja, ich habe da manchmal dann noch Bock drauf. Wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt nichts zu tun danach oder so, dann hole ich mir noch was anderes. Aber die Suppe macht schon satt. Da ist viel Reis drin, viel Gemüse. Ja, okay. Die macht auf jeden Fall satt, ja. Gut. Wir haben vielleicht noch eine Top-Eigenschaft der Suppe, weil ich kann da Felix wohl beipflichten. Das ist für mich auch ein Must-Take ist. Dass der Tofu, ich habe es schon versucht nachzumachen, aber der ist immer so optimal durchgezogen. Die Gewürze sind da irgendwie so drin und dann schmeckt der nicht so, weil es ist ja kein Räuchertofu einfach nur, sondern so ein nackter Tofu ohne Würze und dann zieht der das aber irgendwie richtig gut auf. Das machen die echt richtig gut, muss ich sagen. Das gab aber auch schon mit Räuchertofu. Ne? Das haben sie auch schon mit Räuchertofu gemacht. Und dann habe ich, wenn ich die Augen zugemacht habe, dachte ich, esse jetzt hier so eine Suppe mit so Bockwursteinlage. Ja? Aber... Okay. Das war ja dann der Erbseneintopf. Nee, sicherlich nicht. Okay. Dann lass uns doch mal weiter zum Mittwoch gehen, oder? Ja. Da gibt es im Tagesgericht einen lauwarmen Gemüsesalat mit Hummus und gebackenem Kürbis und Fladenbrot. Finde ich geil. Nehmen wir. Also, nicht? Doch. Ja, was? Ich glaube, ich hatte das Essen noch nicht. Ich muss da ein bisschen vor. Das zurückhaltend sein. Mit dem Käse in Pergament, das ist genau das, das gibt schon lange. Aber du hast da so Eisbergblätter und dann sind die so warm, das ist ja immer, das geht im Kopf. Ja, es ist tatsächlich dieses, es ist strange. Es ist ein bisschen was Besonderes, aber es ist geil, wenn man sich darauf einlässt. Genau, aber was gibt's denn noch am Mittwoch? Du hast ja noch ein fettes No stehen. Ja, klar, ja. Schon oft genommen, weil dann vielleicht die Schlange doch da nicht so lang war. Vielleicht auch zu Recht, das Grönsacksboulard mit Tomatenragout, Kräuterspätzle, geriebenem Käse und der Beilagensalat. Das ist für mich ein absoluter Flop der Woche. Wir haben ja gerade ein paar technische Schwierigkeiten. Aber wir machen einfach mal weiter, ja. Also okay, das ist für mich ein Flop der Woche, Entschuldigung, die ist was runtergefallen. Okay. Mach die Hose wieder zu. Okay. Alles gut. Ist für mich ein Flop der Woche. Kann man schon im Notfall nehmen, aber würde ich nicht empfehlen. Ja, ich würde es auch auf gar keinen Fall empfehlen. Die Kräuterspätzle bin ich einfach kein Fan. Klingt ganz gut, man denkt so, ah, schön Spätzle, geschwenkt in Butter mit irgendwie so Kräutern, aber das ist halt eben nicht so. Ah, für den Schwaben gibt es dann am Donnerstag eben Skulls, gell? Tagesgericht, Linse mit Spätzle und Seide wiescht. Ja. Finde ich super. Ja. Aber es Wienerle, oder? Ja, schon. Haben wir letzte Woche schon nicht das Tofu-Würstchen, auf gar keinen Fall. Nee, keine Diskussion. Frage. Ja, sorry an die Tofu-Wurst, aber ja. you're fine. Dismissed. Ja, also normalerweise alles mit Tofu in der Mensa, geil, bis auf die Tofu-Wurst im Linsengemüse. Mhm. Die kann wirklich gar nichts. Ja. Wichtig ist nur, dass man sich noch Senf holt. Ganz wichtig da, finde ich. Dass man sich noch kurz aufrafft und den Weg ins Pavillon geht und sich das kleine Päckle Senf holt. Vielleicht braucht man noch zwei. Das schmeckt einfach deutlich besser. Kann man vielleicht jetzt, wenn wir gerade beim Thema Wienerle sind, noch kurz drauf eingehen. Es gab schon das Feedback, dass wir hier nur Essen empfehlen, die vegetarisch sind oder fast ausschließlich Essen sind, empfehlen, die vegetarisch sind. Das liegt einfach daran, dass wir drei eigentlich kaum Fleisch in der Mensa essen. Mhm. Sehr selten. Und eine Ausnahme ist, glaube ich, das Wienerle. Ja, das Wienerle ist okay, auf jeden Fall. Genau. Aber ja, wenn ich jetzt hier drüber gucke, hier essen zwei die ganze Woche durch, sind meistens eben so Dinge, da hat man einfach keinen Bock drauf. Ja, das ist schwierig. Vielleicht noch Donnerstag, mein absoluter Flop der Woche. Die bunten Tortellini mit Basilikum-Käsesoße. Bah! Also wirklich. Die Tortellini, die sind so teigig, das ist nicht mehr normal. Dann diese Käsesoße, das ist genau die gleiche scheiß Soße, die es immer beim Nachschlag gibt, diese weiße Soße. Mm. Wow, und was da noch, wie da noch Basilikum irgendwie reinkommen soll, das weiß auch kein Mensch. Das ist eigentlich eher ein schneller Teller, wenn das ist, so angucken. Das ist ein Nachschlag und zwar ein schlechter. Also. Okay. Absoluter Flop der Woche, bunte Tortellini. Ich weiß aber jetzt schon, dass, falls wir es nicht ansprechen sollten, sich am Montag wieder jemand bei mir beschwert, dass wir die Penne mit Kürbislauchsoße nicht besprechen. am Donnerstag mal. Ja, schneller Teller am Donnerstag. Ja, ja. Aber, ja. Nudel mit Soße. Sorry, Bro, nicht so meins. Nee, Nudel mit Soße. Wenn es das Linsengemüse gibt, ist das, verblasst das auf jeden Fall nebendran. Okay. Freitag, geil. Da habe ich das jetzt, Tag. Ja, wirklich? Da würde ich auf jeden Fall mal wieder zum Fleisch mich gesellen, glaube ich. Weil tatsächlich? Diese Thai Chicken Bowl, das ist was Neues, oder? Das klingt so pervers. Kann dich also das klingt nicht, auf jeden Fall wieder vielleicht, abenteuerlich. Ja. Mit Ei und dann Gurke noch dabei. Und Ananas-Salsa. Also da hat sich wirklich jemand so richtig ausgelebt. Da ist jemand wild geworden, der Küche. Aber... ich werde es probieren. Okay, ich finde es ein bisschen, ich find's zu krass. Ich finde es auch zu krass. Also erinnert euch das mit den, was hatten wir da, die wilde Kombination, das war da, glaube ich, letzten Montag oder vorletzten Montag beim Essen 1 mit den bunten Sachen, da war, glaube ich, Curry dabei. Und achso, das habe ich aber auch gewagt. Ne? Und ich war auch hier haben wir jetzt auch wieder so eine ganz wilde Kombination. Ja. Erdnuss dazu, Ananassalze, dann hast du Glasnudeln, dann hast du Radieschen. Wie quassen die denn da rein? Das ja, das ist wirklich... Und dann die Ananassalze mit den Radieschen, also... Also, ich vertraue jetzt mal... Also, und Ei. Ja, gut, gut. Ich verstehe die Skepsis, absolut. Nee, mach das mal, nimm aber das mal. Aber ich werde es machen, auf jeden Fall. Kannst du ja berichten. Vielleicht ist es geil, ja, wer weiß. Also, ich kann zum Essen 1 raten. Börek mit Spinat, ja. Oh, yes. Karottencurry, Erbsenpüree. Gutes Erbsenpüree, muss man sagen, das ist schon Geschmackssache. Das mögen, glaube ich, viele Leute gar nicht. Das sehe ich immer auf dem Rückgabeband. Das sieht man immer die Erbsenpüree-Häufchen. Alles andere schön weggegessen. Aber das Erbsenpüree, so ein Löffelchen aus dem Häufchen genommen, das war's dann meistens. Ich finde es okay. Aber sonst ist das ein grundsolides Essen. Börek mit Spinat, ganz geil. So Karottencurry. Ja, ich finde es nicht nur okay, ich finde es mega geil, okay. Absolut unter meinen Top 5. Ganz großer Fan bin ich von diesem Börek, ist immer sehr heiß, muss man aufpassen, dass man sich nicht den Gaumen verbrennt. Karottencurry gut, die sind meistens ein bisschen hart, da denke ich mir mal, können ein bisschen länger kochen lassen, die Karotten. Und ja, das Erbsenpüree ist halt mit Kartoffeln ein bisschen gestreckt, aber so ist für mich, ne? Ein absolutes Top-Essen, kann ich sehr empfehlen. Gut, dann haben wir noch die Woche durch, Samstag keine besonderen Ausreißer, das müssen wir, glaube ich, nicht besprechen. Würde ich sagen, gehen wir zum heutigen Thema der Woche. Und das ist die Mensa-Schlange. Die Mensa-Schlange, jedem bekannt, bei jedem verhasst. Wir wollen einfach mal ein bisschen über die Schlange sprechen. Ich weiß gar nicht, wie wollen wir denn anfangen? Wir könnten anfangen mit der Situation, man kommt irgendwie mehr oder weniger ausgehungert aus dem KG4, aus der UB. Oder man kommt dann kurzfristig angeradelt und denkt sich, oh, jetzt habe ich richtig Hunger und dann sehe ich da die Schlange. Die, geht die Frage raus. Ist, Die geht ums Eck, man macht meistens so einen Knick links oder rechts und denkt sich so, scheiße. Am besten, sie endet genau da, wo man gerade so zum Garten hochgeht, an der Treppe. So. Das da ist, denkst du nur alles so, schon da gewesen. Alles schon da gewesen, ja. Und dann geht man zur Schlange, man stellt sein Fahrrad ab und man sieht, die Rettung naht. Man sieht einen Freund, der gerade so an der Tür, im Türbereich schon steht, in der Schlange. Wunderbar. Und jetzt natürlich die ethisch-moralische Frage, darf man sich da noch dazustellen oder ist das vorgedrängelt? Finde ist ich. Auf jeden Fall vorgedrängelt. Also ja, keine Frage, aber what you gonna do? Alter, ich meine, mach's auf jeden Fall. Ja, also ich finde es absolut in Ordnung. Es ist absolute Mensa-Alltagspraxis, dass Leute für einen anstehen und man kommt noch dazu. Es kann auch sein, man hat sich verabredet und der Freund, die Freundin steht halt schon einfach an, dann ist ja auch okay. Von dem her denke ich. Es ist auch so ein natürlicher Organismus, diese Schlange. Ja, also ja, eben, so, da speist sich immer mal da speist sich immer was rein. Ja. Ja, und es funktioniert immer trotzdem alles sehr reibungslos. Ja. Also dennoch es ist Vordrängen, rein technisch gesehen. Es ist Vordrängen, ja. Aber ich meine, aber ich glaube, ab einer gewissen Personenzahl wird es halt, wird's assi. Also ich war schon mal tatsächlich selbst beteiligt. Wir hatten irgendwie Seminar aus und haben zusammen entschieden, okay, wir gehen jetzt alle in die Mensa. Das war, glaube ich, samstags. Und das war so ein Blog-Seminar mit so 14 Leuten. Wow. Und es war schon jemand in der Schlange, von mir, glaube ich, sogar. Und wir haben gesagt, okay, ich komme dann zu euch und bringe noch ein paar Leute mit. Und dann sind wir halt mit 14 Leuten einfach zack in die Schlange rein. Wow. Aber wirklich im Pulk. Und da haben sich dann die Leute hinter uns tatsächlich auch aufgeregt. Also, aber nur vor sich hingebruddelt. Nur vor sich hingebruddelt, ja, klar. Ja, man wird natürlich nicht direkt angesprochen, aber man hat es so gebruddelt, dass wir es gehört haben. Ja, schon mäglich, ey. Das kann ich nicht bringen, du. Ja. Was sind das? Aber man bleibt natürlich trotzdem stehen, also ja, das ist klar. Und ganz geil finde ich auch immer die Situation, wenn dann, wenn man quasi ansteht und man wartet auf Freunde und weiß, die kommen noch und dann man guckt so vor in der Schlange und dann steht man irgendwann an der Treppe und merkt so, okay, die Leute sind noch nicht da. Ja. Und dann winkt man so alle durch und ja, könnt schon mal vor, da kommt gleich jemand. Ja. Aber man steht, man hat das Recht da zu stehen, weil man ja auch schon 10 Minuten vielleicht anstand und die Leute sammeln sich dann vorne an und sneaken sich dann wieder rein. Mhm. Kann auch ausgenutzt werden, ja. Ich habe auch schon mal gehört von jemandem, der das macht, der sich da hinstellt. Dann die nächsten 10 Leute, die vorbeilaufen, die sehen das zwar, laufen aber vorbei und die hinteren aber keine Ahnung. Die wissen es auch nicht mehr, ja klar. Dass sie gar nicht angestanden hat oder die. Da sind wir dann echt beim Thema richtiges Vordrängen. Vielleicht sind das die Leute, die Autoload verweigern, weil die dann immer vorlaufen können zum Automat, Karte aufladen, jetzt stehe ich ja hier eh schon rum, kann ich kurz warten vorm Aufgang und dann... Also da seid ihr alle gefragt, an eurer Ehre, an euch da zu packen. Sozialkurat. Genau. Also ich finde es wirklich geil. Ich habe echt schon Leute beobachtet, einfach, die dann an diesem Geldautomaten stehen und so auffällig, unauffällig rumtun. Und du weißt genau, der will sich gleich vordrängeln. Und du kannst ihn richtig dabei beobachten, wie er versucht, so unauffällig wie möglich da jetzt irgendwie hinzustellen. Aber er ist natürlich brutal auffällig. Das sind wie die Leute, die auf der Autobahn am Seitenstreifen dann rumfahren, wenn Stau ist. Genau, ja. Unmoralisch. Also ich finde es schon richtig belustigend. Ja. Da kann man vielleicht, kann ich noch einen Mensa-Tipp Tipp der Woche raushauen. Wenn man es wirklich mal mega eilig hat, man will aber unbedingt essen 1 oder 2 und die Schlange ist aber brutal schlank, dann kann man oben vor dem Pavillon, da wo es auch die Currywürste gibt, sich ein Mitarbeiteressen holen. Da ist meistens kaum eine Schlange und man muss zwar den Mitarbeiterpreis zahlen, aber da gibt es genau das gleiche wie bei Essen 1 und 2. Und du bekommst es auch, weil wenn du da jetzt nicht in der weißen Mensa... Nee, Mitarbeiter heißt Mitarbeiter der Uni, weißt du? Die zahlen ja einen anderen Preis, so Doktoranden, Professoren. Ja, okay. Also musst du dir extra nochmal was vorzeigen. Das wäre dann unzumutlich, dass sie sich irgendwie im Studentenpark anstellen. Ach so, das deswegen haben die eine eigene Essensausgabe. Also davon gehört habe ich schon. Genau, die haben eine eigene Essensausgabe. Und man kann da, ich war da auch schon, ich habe da schon mal was geholt, man wird da nicht blöd angemacht. Man muss halt den Mitarbeiterpreis zahlen, was dann irgendwie ein Euro mehr ist oder sowas. 1,5 mehr ist. Aber wenn man es wirklich eilig hat, ist es verkraftbar. Und was da auch geil ist, man kann sich das selber rausschöpfen. Oh. Also du kriegst es in so einem, da steht es im Ding und du holst dir einfach selber raus. Das heißt, du kannst dir selber auch ein bisschen, mag ich eher nicht. Mache ich mir mehr, mache ich mir weniger drauf. Das ist auf jeden Fall das Next Level. Ja, ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt hier nicht dieses Ding sprengen, weil irgendwann werden sie dann sicherlich verbieten, dass da Studenten was holen, aber... Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen, genau. Ja. Und vielleicht gleich den nächsten Tipp hinterhergehauen. Ich bin heute die Tippmaschine. Ja. Wenn ihr wirklich auch noch schneller sein wollt, dann kriegt ein Kind. Ja, stimmt. Also einfach ein Kind machen, Leute, weil mit Kind kann man sich einfach direkt an der Kasse ein Essen abholen. Kind ist auch noch kostenlos. Super. Man selber kriegt direkt einen Teller in die Hand gedrückt. Es also eine entsprechende Kinderecke, wo man gemütlich genau, essen kann. Genau, wenn ihr wirklich schnell sein wollt, kriegt ein Kind. Ja. Hat nur Vorteile. Hat nur Vorteile. Auch steuerlich, oder? Nee. Steuerlich? Das weiß ich nicht. Ah, nee, das ist die Kindergarten. Das ist die Heilung. Lass mal noch einen weiteren Aspekt der Schlange diskutieren. Und zwar, wenn die Schlange voll lang ist und man stellt sich hinten an, ist natürlich auch immer die Frage, steht man an der richtigen Schlange? Weil gucken, das ja. Manchmal verbinden die sich, das eine Schlange ist unübersichtlich, Leute stehen, dann ihr kennt es, da stehen auch die Leute, die noch die Flyern, hatten wir schon angesprochen. Und dann steht man da vielleicht im Wald und auf einmal merkt man, fuck, ich stehe an der falschen Schlange. Ein Tagesgericht ist gar keine Schlange. Ein Tagesgericht ist keine, 20 Minuten vergeigt. Ja, das kann passieren. Deshalb immer alles kurz vorlaufen, schauen. Ja, ist mir schon passiert, deshalb spricht er aus Erfahrung. Ja, man kennt es. Hab da draußen meine Lehren gezogen. Man kennt es. Vielleicht könnte man nochmal drüber sprechen, wann denn die Schlange am geringsten und wann die Schlange am größten ist. Mhm. Also ich habe ja so die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man so entweder extrem früh oder extrem spät kommt, hat man eigentlich gute Chancen, dass es keine Schlange gibt. Also 11.30 bis 11.45, da muss man aber wirklich 11.45 da sein, weil dann ist irgendwann Uni aus und dann kommen die ersten Leute schon. Oder halt 13.45. Mhm. Was ich aber eigentlich, ich denke immer um 13.45, warum geht da niemand mehr in die Mensa? Da haben super viele Leute Uni aus. Aber irgendwie steht die Mensa da immer relativ leer. Ja, traditionelle stimmt. Menschen, die essen gerne. Die essen um 12 Uhr. Ja. Um 12 Uhr muss essen, aber die stehen. Ja, so sieht's aus. Kommt ja drauf an, wann man aufsteht. Wenn man spät frühstückt, dann kann man ja nicht um 11.30 Uhr schon in die Mensa. Oder die Mensa ist das Frühstück. Gibt es ja auch. Okay, 13.45 Uhr. Zu oft. Gehe ich auch gern. Sehe ich nur das Risiko, wenn es halt so richtig gute Essen gibt, zum Beispiel die scharfe Asiasuppe und dann ist da noch eine Schlange vielleicht am schnellen Teller. Dann kann es sein, die ist aus. Ja. Dann steht man da, hat keinen Schmerz. Und dann ist auf einmal noch eine Schlange bei Essen 1, kriegt dann das Essen 1 auch nicht und da muss man sich mit Paudolini abfinden. Das ist ja natürlich das ist fatal. Das ist eine schwierige Situation. Ganz schlechte Zeit, 12.30 Uhr, glaube ich, die Erfahrung gemacht. Ja. Katastrophal, also brutal viel los. Und vielleicht gleich den nächsten Tipp. Wenn ihr euch mit Leuten verabredet in der Mensa, verabredet euch nicht zu geraten Uhrzeiten wie 12, 12.30, 12.45 Uhr, sondern immer 5 Minuten vorher. Oder 13.38 Uhr. Das ist eine gute Zeit. Kurz vorher, bevor die Uni aus ist, da hat sich es eher geleert und dann ging mal rum, habe ich mal aufgeschnappt, ausprobiert, hat mal geklappt, hat dann aber auch mal nicht geklappt. Ja, das ist schon sehr technisch, gell? Da muss man, glaube ich, man muss auch manchmal einfach aufs Glück vertrauen, dass nicht viel los ist. Ja. Man kann es, glaube ich, nicht abschätzen. Mhm. Aber es ist auch noch ein super Tipp, was mir gerade spontan einfällt. Ja. Wenn die Schlange jetzt lang sein sollte und sie stockt irgendwie, man kann sich einfach einen Kaffee holen oder so. An der Mensa-Bar kann man einen Kaffee schlürfen. Kaffee trinken. Ja, es regt auch den Magen an. Ist das was, ein Kaffee vorm Essen? Weiß ich nicht. Also wenn gerade spontan, man kann, vielleicht gibt es auch Schnäpsle? Nee. Ich glaube nicht. Okay. Gut, klar. Hast du schon mal gemacht? Hm? Hast du schon mal gemacht? Nee, aber es fällt mir gerade so ein. Weil da steht immer jemand, freut sich, wenn da jemand kommt. Weil das Café in der Mensa wird sowieso unterschätzt, gell? Ja, unterschätzter Ort. Ja. Im Senkrecht ist immer eine Schlange bis raus auch wieder fast. So zu den üblichen Zeiten. Ja. Aber in der Mensa ist nie was los. Ja. Und da kriegt man noch einen Keks dazu. Und gerade jetzt für bei Umbauarbeiten im KG2, wo man sich ja kaum mehr hier im Innenhof vom KG2 aufhalten kann, ist das Kaffee in der Mensa auf jeden Fall eine gute Alternative. Mhm. Mir fällt auch noch ein Tipp ein zur Mensa-Schlange. wenn ihr eh am Lernen seid im KG4, dann setzt euch einfach in die Anglistik rein, weil von daher... Nein! Aber man kann von dort vom Fenster beobachten, wie lange ist die Schlange. Und kann genau sehen, jetzt ist was los, jetzt ist nichts los. Und dann dementsprechend seine Mensa-Zeit anpassen. Okay. Ich werde ganz genau wissen, wenn ich nächste Woche in der Mystik wieder mal gehe, wer unseren Podcast hört. Wenn ich den noch nie gesehen habe, zum Beispiel, da weiß ich. Ah. Ja, man kennt die Gesichter, ne? Man kennt die Gesichter, die da immer sitzen. Man kennt sich, ja, das stimmt. Also, wir beobachten euch, liebe Freunde. Wir wissen, wer ihr seid. Pink Sauce is watching. Ja? Richtig, ja. Dann habt ihr noch was zur Schlange? Ich habe noch einen Tipp, so immer vorteilhaft, wenn man zu zweit ist. alleine ist so ein bisschen langweilig. Stimmt. Man steht so, weil, da meinst du vorher, man hört dann irgendwie vorher, was vor einem gelabert wird und was danach, hinter einem, nicht danach. Ja, man schüttelt dann immer so. Und dann denkt man so, Kopf. Was geht bei denen ab? Ja. Wenn man zu zweit ist, hat man den Vorteil, man kann immer noch kurz auch sagen, okay, bleib mal kurz hier, ich gehe nur schon auf Toilette und für mein Trinken auf. Oder guck mir das Essen an. Guck mir das Essen an und dein Platz ist nicht weg. Super praktisch, sowohl sozial als auch für Notwendigkeiten für die Mensa kann man machen. Ja, also wenn ich alleine stehe, dann versuche ich immer Musik zu hören, aber das ist quasi unmöglich, weil da immer so brutal laut ist in der Schlange. Man ist gezwungen, die Gespräche der Vor- und Hintermänner und Frauen mitzuhören. Das ist teilweise schrecklich. Wirklich. Also diese Woche hatte ich so ein Erlebnis. Echt. Ja, willst du da was erzählen? Nee. Ich kann mich nicht genau an den Inhalt dieses nonsensical Gesprächs erinnern und B, wäre ich dann wahrscheinlich wirklich ausfallen, weil die Leute mir so unsympathisch waren auch. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Ja, aber ich habe mir tatsächlich wie so ein flinker Reporter Notizen gemacht, dass ich das mal ansprechen könnte. Im Podcast erzählen. Aber ja, okay. war jetzt auch nicht besonders. Also ich glaube, das ist der Tipp mit dem Kind kriegen ist schon der Tipp auf jeden Fall. Der Tipp überhaupt. Für die Schlange. Ja. Für die Mensa und fürs Leben. Ja, auf jeden Fall. Ja, da würde ich sagen, mit der Message können wir euch in die nächste Woche entlassen. Geht zur Mensa, kriegt ein Kind, holt euch ein schnelles Essen. Mhm. Nehmt die scharfe Asiasuppe. Guten Appetit. Bis dann. Ciao.